Mutterl unterm Dach ist ein Nest gebaut. Schau, schau, schau, ja, schau. Dort hat der Dompfaff ein Bärchen getraut. Trau, trau, trau, ja, trau. Da sieh nur, wie glücklich die beiden sind. Sie fliegen hin und her, sie fliegen hin und her. Ach, Mutter, ach, wär ich ein Schwalbenkind. Wie schön, das wär, das wär. Ab, kreuz und quer fliegt ein Schwalbenpärchen her, ohne Rast und Ruh. Lieselchen, Lieselchen, munter wie ein Wieselchen, schaut so gerne zu, die sonst doch immer, immer singt und lacht. Ist heut ganz still und hat sich dann ganz sacht gedacht. Immerzu, immerzu, wie die Schwalben ohne Ruh, ob das glücklich macht. Mutter unterm Dach ist ein Nest gebaut. Schau, schau, schau, ja, schau. Dort hat der Dompfaff ein Pärchen getraut. Trau, trau, trau, ja, trau. Da sieh nur, wie glücklich die beiden sind. Sie fliegen hin und her, sie fliegen hin und her. Ach, Mutter, ach, wär ich ein Schwalbenkind.